will auch nicht mit Gelegenheiten in Verlegenheit gebracht werden. Ich will auch nicht meine Ruhe haben. Ich will in Ruhe gelassen werden. Er will in Ruhe gelassen werden, aber er will nicht seine Ruhe haben. Da ist er wieder, Schorsch Kamerun, Sänger der Goldenen Zitronen, genervt von der Welt. Also nervt er zurück. Mit Scheinwerfer und Lautsprecher beginnt das neue Album der Goldenen Zitronen und sie kultivieren mal wieder bewusst ihr Genervtsein. Schließlich sind sie damit nicht allein, meint Ted Geier, Mitbegründer der Hamburger Band. Der Text, der spricht ja für viele Leute. Es gibt ja, glaube ich, viele Leute, die sich da drin wiederfinden, die einfach keine Lust haben, von gut gelaunten Leuten angerufen zu werden, die haben irgendwas aufquatschen. Oder ein Radio anzuschalten, wo einfach immer nur gute Laune ist und das Wetter, wenn es regnet, wird gesagt, morgen ist wieder Sonne, anstatt zu sagen, es regnet halt. Auch die Diktatur der guten Laune nervt, im öffentlichen Sprechen wie im öffentlichen Raum. Der öffentliche Raum und die gesellschaftlichen Kämpfe um diesen Raum, das ist ein zentrales Thema des neuen Albums. Es geht um Plätze, um Städte, um Einkaufszentren, um Wohnhäuser und darum, wer diese Orte nutzen darf. Orte zum Beispiel in St. Pauli, wo Ted Geier lebt. Echo-Häuser ist das liedgewordene Echo auf den geplanten Abriss der sogenannten Esso-Häuser an der Reeperbahn. Damit ergreifen Ted Geier und die Goldenen Zitronen Partei für die Bewegung Recht auf Stadt. In vielen deutschen Städten wehren sich Initiativen gegen die Spirale der Gentrifizierung, also gegen die kommerzielle Aufwertung von Wohnraum und die daraus folgende Vertreibung alteingesessener Bewohner. Ich bin halt auch in dieser Initiative für die Esso-Häuser, was so ein großer Gebäudekomplex ist an der Reeperbahn, mit der sogenannten Kulttanke, die bekannteste Tankstelle Europas wahrscheinlich, wo alles abgerissen werden soll. Also diverse Clubs, die Tankstelle und 107 Wohneinheiten, was eine extreme Veränderung mit dem Stadtteil dann noch weitermachen würde in Richtung Disneyisierung von St. Pauli. Auf das Lied gegen die Disneyisierung von St. Pauli folgt ein weiterer Song, in dem es um Selbstbehauptung geht. Das ist mein Platz. Hey, saß in Afrika, sitzt in der Förderplatze. Immer Platz kommt ja eigentlich aus dem Theaterkontext. Das Theater ist mittlerweile die zweite wichtige Bühne der Goldenen Zitronen. Schorsch Kamerun ist ein gefragter Regisseur. Ted Geier arbeitet mit der Theatergruppe Gintersdorfer Klasen zusammen an dem Projekt Coupé de Cahiers mit Musikern aus der Elfenbeinküste. Bei Maplace geht es halt um so schon so einen Ansatz, was in Afrika halt wichtig ist, auch bei der Musik Coupé de Cahiers, ist diese Selbstbehauptung. Das ist schon so was Darwinistisches. Die Disco ist in dem Fall das Symbol dafür, für den Platz in der Gesellschaft. Und man guckt, wenn man in Disco kommt, wie kommt man an den Platz vor dem Spiegel. Das ist halt der Premiumplatz. Da sehen dich alle. Was wir aus dem Hip-Hop ja auch kennen oder so, das ist halt die afrikanische Variante davon. Vom Premiumplatz vor dem Spiegel einer ivorischen Diskothek geht die Reise weiter zu einer Techno-Kirmes im Ruhrgebiet. Wieder ein Kampf um Raum, hier mit tödlichem Ausgang. In Duisburg im Tunnel zerschreddert die Idee, die durch viele Hände gegangen, schon lange unkenntlich geworden war. Von Einfallspinseln in der Verwaltung, in bester Absicht für den Standort, überteuert gekauft. 24. Juli 2010, Love Parade in Duisburg, 21 Tote, 541 Verletzte. Das ist so ein bisschen hänischer Abgesang auf Techno, das stimmt halt überhaupt nicht. Techno gibt es natürlich immer. Wie die Disco in der Elfenbeinküste und die Esso-Häuser an der Reeperbahn ist auch das Duisburg der Love Parade ein umkämpfter Ort. Ein Ort, an dem unterschiedliche gesellschaftliche und ökonomische Interessen aufeinanderprallen. Welche Bündnisse entstehen da eben mit diesem windigen Fitnesstypen? Was ist mit den alten Ahnen der Love Parade, die das dann auch noch wie eine Aktie abstoßen? Eigentlich so ein Paradebeispiel, wie Subkultur mit so einem emanzipatorischen Approach durch so eine lange Mühle geht und dann endet in so einer Katastrophe, wo es nicht mal mehr im öffentlichen Raum geht. Ne? Weil das Tolle an der Love Parade war ja, sich den Raum zu nehmen. Ne? Im öffentlichen Raum einen bestimmten Lifestyle zu repräsentieren und einen Anspruch auf ein anderes Leben manifestiert. Den Anspruch auf ein anderes Leben haben die Goldenen Zitronen nicht aufgegeben, bei allen Komplikationen und Widersprüchen, die das so mit sich bringt. Changes sollte das neue Album eigentlich heißen. Veränderungen. Diese Platte ist kein Change in dem Sinne, sondern hat ja eine Kontinuität zu unseren letzten beiden Platten. Das sind ja gar keine Brüche, auch wenn die Musik ja brüchig ist oder mit Brüchen arbeitet. Seit fast 30 Jahren ist nun die Geschichte der Goldenen Zitronen eine Geschichte von Kontinuität und Brüchen und ausgetragenen Widersprüchen. Viele finden das anstrengend. Fürs Erste ist nicht damit zu rechnen, dass Deutschlands größte Partei ihren Wahlsieg mit einem Gassenhauer der Goldenen Zitronen feiert.